einen Tag im Februar. Nur langsam wird mir klar, du bist gegangen in die Ewigkeit. Du warst ein Freund, ein Kamerad, es wurde deine letzte Fahrt. Es bleibt nur Trauer und Einsamkeit. Was geschah an jedem Tag im Februar? Nebel lag ganz tief im Tal, dann der Klang von zerberstenem Stahl, eingebrannt ganz tief in mir. Licht erhellt die Nacht, gerade noch gescherzt, gelacht, so wie Brüder waren wir. Keiner ahnte die Gefahr an jedem Tag im vor deinem Grab und blicke zurück auf jeden Schicksalstag. Seitdem bist du nicht mehr da. Ich verfluche jedes Jahr. Der Tag, ein Trümmerfeld, ein stählerner Sarg, und du lagst leblos da. Hinterließ Frau und Kind, die in Tränen mehr fast ertrunken sind, an diesem Tag im Februar. Seitdem bist du nicht mehr da. Ich verfluche jedes Jahr diesen Tag im Februar. Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier, es hat seinen Platz ganz tief in mir. Ich lausch den Stimmen dort im Wind, im späten Abendrot, nur vergessen wird es doch wirklich tot.